Bevor ich diesen Brief abschließe, möchte ich noch etwas zum Muster der fünf Skandhas sagen, und zwar zu der Frage, wie sie in unserer Erfahrung auf Körper und Geist aufgeteilt sind. Wir sind daran gewöhnt, unsere Erfahrung auf Körper und Geist aufzuteilen, und auch die Skandhas müssen hier zuzuordnen sein. Nun, sie sind es, aber ich will im Augenblick nur sagen, wie, ohne allzu sehr ins Detail zu gehen. Der erste Skanda, wie wir unsere Erfahrung in ein Ich und ein Das aufteilen, entspricht der körperlichen Ebene unseres Seins. Der dritte bis fünfte Skanda entsprechen der mentalen Ebene. Wir haften an Dingen und greifen nach ihnen, wir interpretieren alles, was mit uns geschieht, und wir entwickeln Bewusstsein. Und der zweite Skanda, Gefühl, verbindet Körper und Geist. Das wichtigste Merkmal ungeschulter Menschen besteht nun nach buddhistischer Auffassung darin, dass die fünf Teile des Musters, die fünf Skandhas, ziemlich unabhängig voneinander wirken. Wir können beispielsweise Zuneigung oder Abneigung empfinden, ohne dass dieses Gefühl sonderlich viel mit dem zu tun haben muss, was wir im Augenblick gerade sehen oder hören. Wir klammern uns an Dinge oder Menschen, die wir nicht wirklich mögen. Oder wir halten uns Menschen und Dinge vom Leib, die uns helfen könnten. Wir interpretieren unsere Erfahrung, ohne dabei wirklich auf unsere Gefühle zu achten und so weiter und so weiter. Selten handeln wir in diesen Dingen wirklich ganz bewusst. Aber das ganz Wunderbare ist, dass wir die fünf Teile des Musters verbinden können. Wir können ganze Menschen werden, bei denen die Teile des Musters harmonisch zusammenwirken. Wir können unser Fühlen an das anbinden, was wirklich da ist. Wir können nehmen, was für uns gut ist, und weglassen, was nicht gut ist. Wir können unsere Welt richtig interpretieren. Aber dazu müssen wir des ganzen Musters, des gesamten Prozesses der fünf Skandhas in unserer Erfahrung und unserem Sein gewahr sein. Die Teile des Musters selbst streben ständig nach einem harmonischen Zusammenwirken, das ist ihre Natur. Behindert werden sie darin einzig und allein durch unsere mangelnde Bewusstheit. Wenn wir des gesamten Prozesses inne sind, brauchen wir gar nichts zu tun. Wir können die Dinge sich selbst überlassen. Heute Nachmittag werde ich dir mehr über die Vereinigung von Körper und Geist schreiben und dabei von einer neuen Art des Fühlens, dem erwachten Fühlen oder erwachten Herzen erzählen, das sich einstellt, wenn wir Körper und Geist vereinigen. Im Augenblick allerdings ruft der Körper und singt dem Geist laut und deutlich vor: Ich bin heute Morgen ganz schön früh aufgestanden und es gab nur ein leichtes Frühstück und jetzt habe ich wirklich Hunger.